roten Rose, das sang er so oft dir vor. Das Lied von der roten Rose, das klingt dir noch heut im Ohr. Seine Küsse und die rote Rose, seine Grüße und die rote Rose, die versprachen dir beim Abschied so viel Glück. All ihr Sehnen und die rote Rose, ihre Tränen und die rote Rose, ja, die rufen und die bringen ihn zurück. Sein liebes Lied erklingt, klingt es hinauf bis zu den Sternen. Und wenn ein goldener Stern den Gruß dann zu der Liebsten bringt, denkt sie voll Sehnsucht zurück. Das Lied von der roten Rose, das sang er so oft dir vor. Das Lied von der roten Rose, das klingt dir noch heut im Ohr. Seine Küsse und die rote Rose, seine Grüße und die rote Rose, die versprachen dir beim Abschied so viel Glück. Ja, die rufen und die bringen ihn zurück. Das Lied von der roten Rose, das sang er so oft dir vor. Das Lied von der roten Rose, das klingt dir noch heut im Ohr.